الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سوق بيت الله دم هاند فيلتن من الله سبحانه من تايل زفن جزنت من محمد صلى الله عليه وسلم من أف seine ganze Familie und auf alle die ihn folgen. السلام. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten und die Verse, die wir verstehen möchten, umsetzen möchten, sind die Verse 284 bis zum letzten Vers, 286 von Surat al-Baqarah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte darin, ich lese direkt die Übersetzung vor: Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann vergibt er, wem er will, und straft, wen er will. Und Allah hat zu allem die Macht. Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, und ebenso die Gläubigen. Alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Und sie sagen, wir hören und gehorchen. Gewähre uns deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ihr kommt nur zu, was sie verdient hat. Und angelastet wird ihr nur, was sie verdient hat. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Unser Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unser. Du bist unser Schutzherr, so verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Diese Verse sind bekannterweise die letzten Verse von Surat al-Baqarah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 284. Vers: Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und dieser Vers ist schon aufgetaucht in dieser Sura und taucht im Koran mehrmals auf. Und manche Menschen, sie fragen sich, wieso wiederholt Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Verse mehrmals? Die Antwort darauf ist von vielerlei Art. Was aber mir einfällt dazu, ist erstens, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache erwähnt an verschiedenen Stellen, dann hat sie an bestimmten Stellen Bedeutungen und an anderen Stellen vielleicht andere Bedeutungen. Wie in diesem Vers zum Beispiel sagte Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er uns die Regelungen über das Aufschreiben von Schulden erklärt hat und einige Regeln über das Pfand nehmen und geben, hat er uns mitgeteilt, dass er derjenige ist, dem alles gehört, was in den Himmel und auf der Erde ist. Als wollte er subhanahu wa ta'ala uns damit mitteilen, mir gehört alles, deshalb darf ich auch bestimmen, was ich will an Gesetzen, was anordnen, was ich möchte. Und er hat bestimmt, dass man Schulden aufzuschreiben hat und das durch Zeugen zu bezeugen hat. Und er hat bestimmt, dass wenn man dem anderen vertraut, dass man nicht unbedingt es aufschreiben muss oder nicht unbedingt Pfände aushändigen muss. Er bestimmt, was er will, denn ihm gehört alles, was in der Erde ist und was auf der Erde ist und was im Himmel ist und was dazwischen ist, subhanahu wa ta'ala. Das ist eine der Gründe, warum Allah ta'ala bestimmte Sachen an mehreren Stellen wiederholt. Eine der Weisheiten. Eine andere Weisheit ist, und das ist noch die offensichtlichere und die wichtigere, wallahu a'lam, ist ganz einfach, dass das häufige Wiederholen einer Sache hat sehr wichtigen rhetorischen Wert. Je öfter du eine Sache sagst, desto überzeugter wird der andere davon. Nicht immer natürlich, aber es ist eine Methode, andere Menschen zu überzeugen. Und wenn sie schon überzeugt sind, sie dazu zu bringen, dass es bei ihnen sogar Gewissheit erlangt. Wenn du jemandem eine Geschichte öfter erzählst und du hörst sie von hier und von dort und an mehreren Stellen und sogar von verschiedenen Leuten, wenn es nicht im Koran ist, irgendwann mal wird die Geschichte bei dir Gewissheit erlangen, du zweifelst überhaupt nicht mehr einmal mehr daran. Und das ist natürlich eine Sache, die dadurch bezweckt wird, zweifellos, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache mehrmals wiederholt. Und Allah selbst sagte, und er kennt die Menschen ja am besten, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, und erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Und du erinnerst jemanden an eine Sache, die er schon weiß. Du erinnerst jemanden an eine Sache, die er schon weiß. Und deswegen, das Erinnern an sich ist nicht irgendwie eine schlechte Methodik, sondern eine rhetorisch sehr, sehr wichtige und gute Methodik. Und es gibt fast nichts Besseres als das. Denn genauso wie Ramadan zum Beispiel, ist jedes Jahr einmal, beginnt es und endet es. Jedes Jahr, bevor Ramadan anfängt, werden die Menschen daran erinnert, wie sie sich zu halten haben. Und einige Regelungen werden ihnen beigebracht über Ramadan. Wenn Ramadan vorbei ist, heißt es, wie haben wir uns zu verhalten nach Ramadan. Und so weiter und so fort. Und das ist selbstverständlich und muss auch so sein. Denn nicht jeder, der dieses Jahr zuhört, war letztes Jahr da. Und die Menschen ändern sich. Und deswegen ist es sehr wichtig, Sachen zu wiederholen, immer wieder zu sagen. Und die Menschen vergessen. Und die manche gewinnen an Gewissheit. Und manche lernen es und geben es weiter. Und so weiter und so fort. Allah gehört also alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er sagt subhanahu wa ta'ala, und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Und dieser Vers, darüber wurde einiges gesagt. Darüber wurde einiges gesagt. Manche sagen, dieser Vers sei muhkam, das heißt, er ist nicht abrogiert worden. Manche sagen, er ist mensuch, er ist abrogiert worden. Und wenn man sagt, dass der Vers nicht abrogiert ist, dann ist es auch unproblematisch. Denn zu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen zur Rechenschaft ziehen wird für das, was in meinem Herzen hat, ist durchaus möglich. Denn was ist der Unterschied, liebe Geschwister, zwischen jemandem, der einem anderen neidet und gleichzeitig möchte, dass, zum Beispiel, ich beneide jemanden, dass er viel Geld hat. Ja? Dann meistens, das Gefährliche an Neid ist ja so, dass ich mir wünsche, dass er eben nicht so viel Geld hat, sondern dass ich das Geld habe. Okay? Oder dass er eine Position hat und ich möchte die Position haben, die er hat, damit er sie nicht hat und ich besser dran bin als er. Und das ist eine Sache, die im Herzen sich abspielt. Das ist eine Sache, die sich im Herzen abspielt. Und genauso der Glaube, der Ort, an dem sich der Glaube befindet, ich sage nicht, wie er sich äußert, natürlich äußert er sich, der Glaube ist im Herzen und äußert sich natürlich in den Taten und den Aussagen, keine Frage. Aber wo ist er ursprünglich, der Glaube? Im Herzen. Und das, wo ist der Unglaube des Ungläubigen? Auch in seinem Herzen. Das heißt, egal ob wir das offenkundig zeigen, dass wir gläubig sind, oder, Entschuldigung, dass wir ungläubig sind, oder dass wir es verheimlichen, Allah subhanahu wa ta'ala weiß es und wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen und auch für unsere schlechten Absichten. Die eine Person macht die gleiche Tat wie die andere, aber die eine macht es für Allah, die andere macht nicht für Allah und der eine wird zur Rechenschaft gezogen. Wenn es ein Gottesdienst war, ist es sogar in Form des Schirk. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala kennt am besten, was in den Herzen ist. Aber, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Die richtigere Ansicht ist allerdings, dass dieser Vers abrogiert worden ist. Und dafür gibt es Belege. Manche sagen durch den folgenden Vers, und das ist die offensichtliche Bedeutung, und manche sagen durch ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam bih. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Wahrlich, Allah hat meiner Gemeinde alles vergeben, was sie in sich selbst hegen oder was sie selbst über was sie nachdenken, ja, und ihre Gedanken haben ihre Gedanken vergeben. So, solange sie nicht danach handeln oder darüber reden, solange sie nicht danach handeln oder nicht darüber reden. Ich meine damit, solange sie danach handeln oder danach oder es aussprechen, also aussprechen. Denn es kann sein, dass du einen Gedanken bekommst, der Unglaube ist. Aber du glaubst ja nicht daran. Aber wenn du es aussprechen würdest, könnte eine Katastrophe sein. Denn genauso wie du in den Islam eintrittst mit Worten, trittst du auch durch den Islam aus durch Worte, die du eventuell sagst. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Hadith ist übrigens bei allen 6 Büchern, außer bei Abu Dawud, wallahu ta'ala a'lam. Und die zweite Ansicht ist die offensichtlichere, und zwar aufgrund des Offenbarungsgrund ist. Und zwar wurde uns überliefert bei diesem Vers 284 von Ibn Abbas radiallahu anhu wa adha. Er sagte, لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Er sagte, als der folgende Vers herabgesandt worden ist, ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Er sagte, als der Vers herabgesandt worden ist, قال دخل قلوبهم قلوبهم منه شيء. Dann fiel das, kann man übersetzen, als fiel es ihnen schwer oder war es ihnen unangenehm oder fiel es ihnen schwer. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. Und dann teilten sie es ihm, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit. فقال قولوا سمعنا وأطعنا. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, also die haben sich beschwert bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie gingen zu ihm und sagen, haben sinngemäß gesagt, das Gebet wurde uns auferlegt, das können wir verrichten. Die Zakat wurde uns auferlegt, das können wir verrichten. Und für alle Pflichten, die bis jetzt auferlegt worden sind, können wir unproblematisch umsetzen. Allerdings dieser Vers jetzt, O Gesandte Allahs, fällt uns zu schwer. Wie können wir jetzt zur Rechenschaft gezogen werden für nur Gedanken, die wir haben, die vielleicht nicht in Ordnung sind? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, dass sie eben nicht so sein sollen wie die Juden und Christen und dass sie sollen nicht sagen, wir hören und gehorchen nicht oder wir hören und widersetzen uns, sondern sie sollen sagen, wir hören und gehorchen. Sami'na wa ata'na. Die Sahaba, radiallahu anhum, haben diesen Befehl des Propheten, diesen edlen Ratschlag umgesetzt und daraufhin, فَأَلْقَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ. Dann hat Allah den Glauben in ihre Herzen gepflanzt, oder wortwörtlich heißt es geworfen, auf jeden Fall hat in ihre Herzen gesetzt, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers, darauf folgenden Vers abgesandt. Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist und ebenso die Gläubigen. Also war das die beste Art und Weise, was sie gemacht haben. Auch eine Sache, die ihnen nicht unbedingt gefallen hat, haben sie einfach trotzdem umgesetzt und gesagt, wir hören gehorchen, weil es steht nicht in ihrer Hand. Wenn Allah etwas bestimmt, ist jemand zur Rechenschaft zu ziehen, auch für Gedanken, die er hat, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala zu allem, hat Allah zu allem die Macht. Und man bringt ja nicht, sich zu übersetzen. Es ist besser, das ist immer das Gleiche. Wenn man etwas auferlegt bekommt und man kann es nicht tun, oder man fühlt sich nicht bereit, oder der Glaube ist schwach, dann ist es besser zu sagen, also das soll kein Aufruf sein, aber es ist besser zu sagen, ich kann das nicht tun, aber ich weiß, dass es falsch ist, als dass ich sage, nein, das ist nicht Teil des Islam. Weil das ist dann anfangen zu leugnen. Und anfangen zu leugnen, das ist der Weg der Ungläubigen. Aber anfangen, dass man zu verbessern und zu gestehen, dass man etwas nicht tun kann, das ist eben das Anzeichen eines Glaubens. Anzeichen nicht eines vollständigen Glaubens, aber Anzeichen eines Glaubens, weil man etwas nicht verwirft. Und das Problem ist bei den Gläubigen immer, dass sie verwerfen. Und die Gläubigen, alhamdulillah, einschließlich die Sünder von ihnen, sie leugnen nichts. Sondern versuchen, sie sehen es ein und versuchen es dann nach bestem Maße umzusetzen. Dann, und dieser Hadith von Ibn Abbas, der bei At-Tirmidhi ist, und Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sagt, er ist sahih, weist deutlich darauf hin, dass der eine Vers den anderen abrogiert hat. Das heißt, der 285. Vers hat den 284. Vers aufgehoben und somit zieht Allah subhanahu wa ta'ala einen nicht mehr für irgendwelche Gedanken zur Rechenschaft, die einem einfach so durch den Kopf schwirren, die sich nicht festigen im Herzen, also an die man nicht tatsächlich glaubt. Denn man denkt an Dinge, an die man nicht unbedingt glaubt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem noch in diesem Vers 284, dann vergibt er, wem er will und straft, wen er will. Und teilweise hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt, wen er bestrafen wird, und teilweise hat er uns nicht mitgeteilt, wen er bestraft wird. Also bestimmte Personen hat er mitgeteilt, manche Personen hat er nicht mitgeteilt. Und Allah hat zu allem die Macht, zu seiner vollkommenen Allmacht gehört, dass er alle Geschöpfe zur Rechenschaft ziehen kann und keiner kann sich wehren. Keiner kann sagen, nein, ich werde nicht zur Rechenschaft gezogen. Und gibt es eine Geschichte, Allahu a'lam, ob es authentisch ist oder nicht, aber es geht immer um den Sinn dahinter. Es gibt einen Tabi'in, er heißt Ibrahim ibn Adham, rahimahullah. Und ein Mann kam, es wird erzählt, ein Mann kam zu ihm und sagte zu ihm, Sheikh, ich habe eine Sünde, die ich nicht unterlassen kann. Was soll ich tun, um die Sünde zu unterlassen? Und dann sagte er zu ihm, pass auf, ich gebe dir 5 Möglichkeiten, wie du die Sünde, wie du der Sünde aus dem Weg gehen kannst. Such dir eine von den 5 aus. Egal welche. Und er sagte zu ihm, fünf Methoden, so hat er eben gesagt. Die erste ist, dass du, wenn du sündigst, dann sündige wenigstens nicht auf Allahs Erde. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lässt sich auf dieser Erde stehen und laufen und schlafen und du sündigst auch noch. Dann sagte er zu ihm, Ibrahim sagte zu ihm, das ist unmöglich, das kann ich nicht tun. Jeder Mensch befindet sich auf Allahs Erde, wie soll ich da wegkommen? Er sagte ihm, okay, kein Problem, dann gebe ich dir eine zweite Möglichkeit. Sagte, was die zweite? Sagt, die zweite ist, wenn du sündigst, sündige ruhig, aber dann wenigstens lass dich nicht oder verzehre nicht den Rizq von Allah, subhanahu wa ta'ala, seine Versorgung. Du nimmst seine Versorgung in Anspruch und sündigst auch noch, das kann nicht sein. Und das sieht er ein natürlich, aber er sagt, das ist nicht möglich, weil alles Rizq kommt von Allah. Und dann sagt er, du hast gesagt, du hast 5, also gib mir die dritte Möglichkeit. Sagt er zu ihm, gut, die dritte ist, wenn du sündigst, sündige ruhig, aber sorg wenigstens dafür, dass Allah dich nicht sieht. Ja, sagt er, das geht nicht. Allah kennt alles, was alles ist verborgen und sichtbar, der Himmel und der Erde, wie soll ich das machen? Dann sagt er zu ihm, okay, dann gebe ich dir eine vierte Möglichkeit. Sündige ruhig, aber wenn der Engel des Todes kommt, dann sag ihm, gib mir noch ein bisschen Zeit, dass ich bereuen kann. Sagt es ihm, Allah hat schon bestimmt, dass wenn die Stunde eintrifft, dann von einem Menschen, dann kann er sie nicht hinauszögern, noch kann er sie vorschieben, das geht nicht. Sagt er, okay, hast recht. Sag, gib mir die fünfte bessere Möglichkeit. Sagt er, die fünfte ist die letzte. Sagt der sündige ruhig, aber wenn du gestorben bist und der Engel, also Zabania kommt, die Engel der Hölle kommen, dann sagt zu ihnen, ich gehe nicht mit euch mit. Okay? Sagt er zu ihm, das geht auch nicht. Und er hat eingesehen, natürlich, weil er ein vernünftiger Mensch ist, dass er einfach Allah sich reuvoll zuwenden muss und hat die Sünde unterlassen. Möge Allah uns auch so einsichtig machen. Es ist einfach, ne? Die Worte sind einfach. Und Allah sagt hier, er hat zu allem die Macht und zu seiner Macht gehört, dass er sie alle versammeln kann. Übrigens, diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, Allah hat zu allem die Macht, und habe ich danach gesagt, zu seiner vollkommenen Allmacht gehört, dass er alle Geschöpfe versammeln kann und niemand kann sich der Rechenschaft entziehen. Das nennt man im Tafsir, in der Wissenschaft Tafsir, Tafsir al-Aya bi ba'di ma'aniha. Das bedeutet, ich habe diesen Teilvers jetzt erläutert mit einer Bedeutung, die es beinhaltet. Mit einer von vielen Bedeutungen, die es beinhaltet. Und das heißt nicht, dass es die einzige Bedeutung ist. Natürlich, Allah zu allem bedeutet auch, Allah hat die Himmel und Erde erschaffen. Ja, das ist alles beinhaltet darin. Aber wenn ich sage, Allah hat zu allem die Macht und das bedeutet, er kann alle zur Rechenschaft ziehen, keiner kann sich der Rechenschaft entziehen, dann ist es eine Teilbedeutung dieses Verses. Und warum habe ich ausgerechnet diese gewählt und keine andere? Weil es darum in dem Vers gerade geht. Weil es in diesem Vers genau darum geht. Und wie oft hat Allah subhanahu wa ta'ala, das bringt uns zum Thema vorher, wie oft hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt im Koran, Wallahu ala kulli shayin qadir, inna Allah ala kulli shayin qadir, wa kana Allah ala kulli shayin qadira. Und Allah hat zu allem die Macht. Sehr oft im Koran. Ja? Sehr oft im Koran hat Allah das gesagt. Und aber wie man sieht, immer in einem anderen Kontext. Ja? Und wenn Allah zum Beispiel es sagt, nachdem er darüber geredet hat, dass er jemanden lebendig machen kann und sterben machen, dann offensichtlich will er das damit gerade zum Ausdruck bringen und betonen, ja, und so weiter und so fort. Das wieder zum Thema, dass Allah subhanahu wa ta'ala öfter Sachen im Koran mehrmals sagt. Bestimmte Sachen im Koran mehrmals sagt, subhanahu wa ta'ala. Gut, dann zum nächsten Vers, 285. Der Gesandte Allahs glaubt an das, oder hat verinnerlicht den Glauben an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist. Ebenso die Gläubigen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist niemand anderes als Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam glaubte an das, was zu ihm seinem Herrn herabgesandt worden ist, und nicht nur einfach glaubte, sondern, wie wir in diesem Hadith erfahren haben, ohne zu zögern und ohne Zweifel. Ohne zu zögern, ohne Zweifel, und sofort haben sie daran geglaubt. Und nicht nur das hat der Prophet gemacht, sondern er hat auch gleichzeitig, war er ein Grund dafür, dass die Herzen der Sahabe gefestigt wurden. Und wir wissen, dass jeder Mensch, der auf eine gute Sache hinweist und der andere führt sie aus, er bekommt die gleiche Belohnung wie die andere Person. Und der Prophet sagt deswegen, seine Belohnung, die er bekommt, ist unvorstellbar groß. Ist unvorstellbar groß. Man kann es sich nicht vorstellen. Es, rein vom Logischen her, niemand kann die Stufe des erreichen. Allein schon deswegen. Weil er der Überbringer der Botschaft ist. Sallallahu alaihi wasallam. Und sie glaubten, wenn Allah sagt, der Gesandte glaubte an das, was zu seinem Herrn von, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, das bedeutet, und die Gläubigen auch, also die Sahaba, das ist damit gemeint, niemand anders, die Sahaba, dann beinhaltet das alles einfach. Weil all die Aussage ist allgemein, also haben sie an alles geglaubt und nichts davon geleugnet. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und das ist übrigens wieder eine Tazkiyah, eine rein, sag mal auf Arabisch, auf Deutsch heißt Reinsprechung, auf jeden Fall eine Erläuterung von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Zeugnis von Allah für diese gläubigen Sahaba, dass sie wirklich gläubige Menschen sind. Und alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten, und alle gemeint ist hier jetzt beide. Also sowohl der Gesandte als auch die Sahaba auf der anderen Seite. Glauben an Allah, wenn man glaubt an Allah, dann beinhaltet das alle Dinge, die mit Allah zusammenhängen, das heißt an Allah, seinen Namen, an seine Eigenschaften und alles, worüber Allah uns mitgeteilt hat, was Allah uns mitgeteilt hat und was der Prophet mitgeteilt hat. Und deswegen, wenn man diesen Maßstab anlegt, dann in Wirklichkeit, die Juden und Christen glauben nicht an Allah, so wie wir es an ihn glauben. Natürlich, selbstverständlich, sie haben den gleichen Herrn wie wir, das braucht man keinen Zweifel mehr. Aber ihr Glaube an Allah ist nicht so wie der Glaube, wie unser Glaube an Allah. Zweifellos, weil sie schreiben Allah teilweise einen Sohn zu. Und das bedeutet Mangel, Allah Mangel zuzuschreiben. Denn Allah braucht keinen Sohn. Und oder besser gesagt, nicht Mangel, sondern besser gesagt, sie lügen einfach über Allah. Das ist besser, denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلُ عَبْدِينَ. Er sagte, wenn der Allerbarmer einen Sohn hätte, dann wäre ich der Erste derjenigen, die ihn anbeten. Und das weist darauf hin, dass es nicht darum geht, um Mangel, nicht Mangel. Es geht einfach darum, dass Allah hat das nicht gesagt und ihr lügt über ihn. Und ihr lügt über ihn und Allah weiß am besten Bescheid. Und jetzt, alle glauben an Allah, seine Engel. Und übrigens zum Glauben an die Engel gehört, dass man den Engeln auch nicht vorwirft, Fehler gemacht zu haben oder sowas. Ne? Und dass man auch an die Engel glaubt, wie Allah sie beschrieben hat. Dass wie Allah sie geschrieben hat. Und der Glaube an die Engel ist natürlich ein Teil des Glaubens an das Verborgene. Und hier zeigt sich auch der Glaube des Gläubigen an das Verborgene. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gläubigen bezeichnet. Als erst, er sagt Alif Lam Mim, dies ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, diejenigen, die an das Verborgene glauben. Und das ist die erste Eigenschaft, die an das Verborgene glauben. Und deswegen, wenn man hört, dass der Prophet uns mitgeteilt hat, dass er Jibril a.s. gesehen hat, am Horizont, mit 600 Flügeln, wie es im authentischen Hadith heißt, mit 600 Flügeln, dann sagen wir, Amen. Sagen wir, wir glauben daran, fertig. Wir haben es nicht gesehen, der Prophet hat es gesehen, und wenn er es gesehen hat, dann glauben wir doch mehr daran, als wenn wir es selbst gesehen hätten. Und an seine Bücher, selbstverständlich die Bücher, die er uns mitgeteilt hat, und darüber haben wir schon geredet, und an die Bücher, die er uns nicht mitgeteilt hat, sondern wir glauben einfach an alles, und seine Gesandten, die Allah subhanahu wa ta'ala gesandt hat, zu den Menschen. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Diese Aussage, wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten, gemeint ist, wir glauben an alle Gesandten und machen keinen Unterschied. Das heißt, Unterschied hier gemeint ist, wir glauben an einen Teil und leugnen an einen Teil. Denn ein Unterschied an Vorzüglichkeit, Fadl, natürlich gibt es Unterschied zwischen den Gesandten. Die Gesandten sind nicht alle gleich. Allein schon die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala über manche im Koran geredet und über manche nicht geredet. Über die meisten hat er gar nicht erwähnt im Koran. Aber besondere, bestimmte Propheten hat er erwähnt. Bestimmte Propheten hat er erwähnt. Besonders die fünf besonders standhaften Ulul Azm, die fünf besonders standhaften Propheten, also Nuh, Ibrahim, Musa, Isa und Muhammad sallallahu alaihi wa ajma'in. Und Also das heißt, wir machen keinen Unterschied zwischen den Gesandten, so wie die Juden und Christen es machen, denn sie glauben an einen Teil der Gesandten und sie leugnen an einen anderen Teil der Gesandten. Und wir glauben, dass wenn jemand an einen Propheten nicht glaubt, ist es so, als würde er alle Propheten leugnen. Denn Allah hat uns angeordnet, alle zu glauben. Wer nicht daran glaubt, hat alle geleugnet. Und so darauf weist auch die Aussage Allahs hin, darauf haben wir schon mal hingewiesen, كَذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِينَ. Das Volk von Ad hat die Gesandten geleugnet oder den Gesandten, die Gesandten der Lüge bezichtigt. Das Volk von Ad hat die Gesandten der Lüge bezichtigt. Wie viele Gesandten sind zu Ad gekommen? Offensichtlich ein einziger. Das war Hud a.s. Und trotzdem hat Allah sie bezeichnet als Menschen, die Gesandten, alle Gesandten der Lüge bezichtigt haben. Und nicht nur Hud a.s. Und das gleiche gilt für die anderen Völker, die Allah in Surat Ash-Shu'ara erwähnt hat. Gut, wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten und sie sagen, wir hören und gehorchen. Und sie sagen, wir hören und gehorchen. Gewähre uns deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang. Die Bedeutung ist eindeutig. Und allerdings ist es sinnvoll, an dieser Stelle zu erwähnen, dass diese letzten zwei Verse von Surat al-Baqarah einen besonderen Wert haben. Dass die letzten zwei Verse von Surat al-Baqarah, und das darf man sagen übrigens, man darf sagen, dass im Koran bestimmte Verse einen besonderen Wert haben. Ja, man macht das nicht, um den Wert von anderen herabzusetzen, das ist nicht damit gemeint, sondern bestimmte Verse sind gewaltiger als andere. Und darf man das sagen, denn es ist überliefert worden eindeutig, dass Ayat al-Kursi der gewaltigste Vers ist im Koran, der Thronschemel-Vers, oder 255. Vers. Und deswegen, und diese Verse haben auch besondere Bedeutung, Amen al-Rasul, bis fansurna ala al-Qawm al-Kafirin. Und dies nicht, weil wir das so wollen, sondern weil es so überliefert ist und deswegen mögen wir es. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith bei al-Jami' al-Saghir, und der Hadith ist auch authentisch, er sagte fuddilna ala al-Nasi bi-Thalath. Also, wir wurden gegenüber allen Menschen mit drei Dingen ausgezeichnet. جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. Unsere Reihen, also im Gebet, wurden so gemacht wie die Reihen der Engel. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا. Und die gesamte Erde wurde für uns zu einer Moschee gemacht. Also man darf überall beten. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا. Und dessen Erde wurde für uns zu einem Mittel der Reinigung gemacht. إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاء. Wenn wir kein Wasser finden. Und das dritte, sagt er sallallahu alaihi wa sallam, وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌ قَبْلِ. Er sagt er sallallahu alaihi wa sallam, und mir wurden diese letzten Verse von Surat al-Baqarah gegeben, und sie stammen von unter dem Thron, kein Prophet vor mir hatte sie erhalten. Und mir wurden die letzten Verse von Surat al-Baqarah von unter dem Thron gegeben, und kein Prophet vor mir hatte sie erhalten. Und das ist eine Auszeichnung, also nicht nur für den Prophet, sondern für seine gesamte Gemeinde, bei der wir für Allah dankbar sind. Warum? Weil gleich in dem folgenden Vers werden wir sehen, dass dieses Bittgebet erhört worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem authentischen Hadith bei Bukhari, bei Muslim, bei Tirmidhi, bei Abu Dawud, bei Ad-Darimi und bei Ahmad, er sagte, Al-Ayatan min akhiri Surat al-Baqarah, man qara'ahuma fi laylatin kafatah. Wer die letzten beiden Verse von Surat al-Baqarah in einer Nacht liest, dann sind sie seine Genüge. Oder dann reichen sie ihm aus. Und was bedeutet, dann reichen sie ihm aus? Der Professor in diesem Hadith hat das nicht verdeutlicht. Es gibt eine andere Überlieferung, aber ich weiß nicht, ob sie authentisch ist. Aber was die Gelehrten gesagt haben, und einschließlich auch die Überlieferung, sie haben gesagt, diese Verse reichen ihm aus, das heißt zum Beispiel, reichen ihm aus, um ihn zu schützen vor allem Übel. Vor allem Übel. Und es wurde auch gesagt, es reicht ihm aus, so dass er in dieser Nacht nicht mehr sein Nachtgebet verrichten braucht, wenn er diese Verse gelesen hat. Und all diese Sachen wurden gesagt und noch anderes. Auf jeden Fall, natürlich, selbstverständlich, der Mensch stützt sich nicht auf so etwas. Das heißt, kein Mensch sollte das geben und wird auch nicht geben, inshallah. Sondern es gibt Selbstbetrug. Also kein Mensch wird sagen, ich lasse das Gebet weg in der Nacht, obwohl ich gerade beten will, weil ich diese Verse gelesen habe. Aber was es geben wird, ist jemand, der sagt, ich bete sowieso nicht, aber ich lese diese Verse, damit ich einen Grund habe, nicht zu beten. Das kann es vielleicht geben. Ja? Auf jeden Fall, da wir nicht gesichert überliefert wissen, dass der Prophet gesagt hat, dass da gemeint ist das Nachtgebet, sagen wir das auch nicht, sondern wir sagen, das ist eine von den Bedeutungen, die darüber gesagt worden sind, aber sie sind seine Genüge, also das heißt, es muss etwas Gewaltiges sein, dass man diese beiden Verse gelesen hat. Und wenn der Prophet sagt, in einer Nacht, die Nacht beginnt bei uns ab dem Sonnenuntergang und endet mit dem Morgen, mit der Morgendämmerung. Die Nacht beginnt ab dem Sonnenuntergang, also ab dem Maghrib-Gebet, Sonnenuntergangsgebet, und endet mit dem Morgengebet. Und irgendwann mal in dieser Zeit liest man diese zwei Verse und es gibt nicht eine bestimmte Zeit, in der man diese zwei Verse lesen muss oder soll, sondern man liest sie irgendwann mal in dieser Zeit und dann wird man das erhalten, was der Prophet einem in diesem Hadith versprochen hat. Dann gehen wir zum letzten Vers in Surat al-Baqarah. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ihr kommt nur zu, was sie verdient hat. Übrigens, das ist der Vers, was ich meinte. Also das ist der Vers, der ist tatsächlich abrogiert. Und dann vorher hieß es, und ihr, ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist oder es verbergt, und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Denn was, wenn wir können nichts dafür, dass manchmal Gedanken kommen, die sündhaft sind. Das doch, da können wir nichts. So, und das sind Gedanken, die vielleicht auch Einflüsterungen sind vom Shaitan oder die eigene Seele macht einem was vor. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag, Alhamdulillah. Also Allah behandelt sie mit ungerecht. Ihr kommt nur zu, was sie verdient hat, das heißt an Gutem. Laha ma kasabat, das ist offensichtlich gemeint, alles was gut ist. Wa alayha ma kasabat, und angelastet wird ihr nur, was sie verdient hat, das heißt an Schlechten. Der zweite Teil geht um das Schlechte. Und dann kommt ein Bittgebet. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Die Frage ist jetzt, die einem vielleicht auffallen könnte, warum sollte man jetzt dieses Bittgebet überhaupt sprechen? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon gesagt hat, dass er keiner Seele mehr auferlegt, als sie zu verleisten vermag, und wir sowieso nur zur Rechenschaft gezogen werden für das, was wir selbst getan haben. Warum? Und jetzt, was wir noch nicht gelesen haben, vorhin der Hadith lesen wir noch zu Ende, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja, unser Herr, belange uns nicht, was wir vergessen oder, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Und dann heißt es in dem Hadith, den ich vorhin erwähnt habe, bei Tirmidhi über Ibn Abbas, dass nachdem Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, und er zieht uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir etwas vergessen haben oder etwas oder einen Fehler getan haben. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, قد فعلت, das werde ich tun. قد فعلت, das werde ich tun. Das Allah hat schon dieses Gebet erhört und gesagt, dass er uns nicht zur Rechenschaft ziehen wird, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Und dann auch nachdem der Vers herabgesandt worden ist, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, unser Herr böde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben, Entschuldigung, unser Herr böde uns keine Bürde auf, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Danach hat Allah auch gesagt, قد فعلت, das werde ich so tun, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Als dann der Vers herabgesandt worden ist, unser Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben, verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unser, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala wieder gesagt, قد فعلت, das werde ich tun. Alhamdulillah. Und deswegen stellt sich die Frage, warum sagen wir dieses Bittgebet dann auf, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es doch schon erhört hat. Die erste offensichtliche Antwort ist, die Tatsache, dass wir dieses Gebet, Bittgebet zum Beispiel, diese Ayat lesen, ist eine Erinnerung an die Barmherzigkeit Allahs. Ist eine Erinnerung an die Barmherzigkeit Allahs. Was spricht dagegen, dass man das liest als Koran? Überhaupt nichts. Dann, des Weiteren, manchmal ist man schuld daran, etwas vergessen zu haben oder etwas nicht gemacht zu haben. Es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn du etwas vergisst zu tun, du nicht dafür zur Rechenschaft gezogen wirst. Das ist nicht der Fall. Denn manchmal hat man etwas zu wenig getan. Manchmal ist man zu kurz getreten, hat seine Pflicht nicht erfüllt und deswegen hat man es vergessen oder nicht getan. Und deswegen, diejenigen Sachen, die man vergisst oder aus Versehen tut, sind von dreierlei Art. Es gibt Dinge, wenn man sie nicht tut, man wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Auch wenn man sie aus Versehen getan hat. Wie zum Beispiel, wenn man aus Versehen jemanden ermordet, also umbringt. Wenn man aus Versehen jemanden umbringt, wird man zur Rechenschaft gezogen und muss das Blutgeld bezahlen. Auch wenn man es, also man hat es nicht absichtlich getan. Absichtlich, das wäre noch schlimmer. Dann gibt es Dinge, für die man nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man aus Versehen etwas sagt, was Kufr ist. Wenn man aus Versehen etwas sagt, was Kufr ist. Und der Beweis dafür ist, wie dieser eine Mann, über den der Prophet s.a.w. mitgeteilt hat, der in der Wüste sich da hingelegt hat und dann ist ihm sein Reittier mit gesamtem Proviant abgehauen und in der Wüste war klar, dass er das nicht überleben wird und irgendwann kam dann, hat sich schon hingelegt und aufgegeben, irgendwann kam dann plötzlich sein Tier zurück mit dem Proviant und dann war er so voller Freude, dass er gesagt hat, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr und hat das eben verwechselt. Und das ist Kufr natürlich, die Aussage. Aber Allah wird ihn dafür nicht zur Rechenschaft ziehen, denn es war keine Absicht von ihm. Na, und es gibt die dritte Art von Dingen, die man aus Versehen tut, für die man bei manchen Gelehrten zur Rechenschaft gezogen, bei manchen nicht. Gibt es eben Meinungsverschiedenheiten, wie zum Beispiel, wenn man aus Versehen am helllichten Tag im Ramadan gegessen hat, muss man dann sein Fasten nachholen oder nicht, gibt es darunter zwei Ansichten. Aber das ist nicht unser Thema, aber das beweist, dass es gibt Dinge, wenn man sie tut, aus Versehen, oder man vergisst es zu tun, dann muss man dafür Rechenschaft, wird man dafür Rechenschaft gezogen. Wenn ich aus Versehen jemandem etwas kaputt mache, dann muss ich dafür gerade stehen. Na, das denke ich eindeutig. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Und belange uns nicht, das heißt bestrafe uns nicht. Gemeint ist damit, bestrafe uns nicht. Wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen, das heißt etwas unabsichtlich tun, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das klar und deutlich gemacht, dass wir nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Er sagte: "Rufi'a an ummati al-khata' wan-nisyan wa mastukrihu 'alayh." Er sagte, meiner Gemeinde wurde vergeben, wenn sie etwas aus Versehen gemacht haben oder wenn sie etwas vergessen haben oder wenn sie zu etwas gezwungen worden sind. Und der Hadith ist bei An-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Bayhaqi und Al-Jam'an, der ist auch sahih. Wie ich gesagt habe, das ist nicht immer der Fall, sondern bei manchen Sachen ja, bei manchen Sachen nein. Wenn ich vergessen habe, mein Pflichtgebet zu beten, dann muss ich trotzdem nachbeten, was ich mich daran erinnere. Ja? Auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema, das noch weiter auszuweiten. Dann sagte Allah SWT, unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Das weist darauf hin, dass unsere Scharia viel einfacher ist als die vorherige, wie zum Beispiel im Kapitel über Al-Qisas, über die Wiedervergeltung. Denn wir hatten erwähnt, als wir darüber geredet hatten in Surat Al-Baqarah, in den entsprechenden Versen, dass bei den Christen so war, dass man vergeben musste und dass bei den Juden es so war, dass man zur Rechenschaft gezogen werden musste. Und in unserer Scharia hat man die Wahl, entweder man vergibt, oder man wird zur Rechenschaft gezogen. Ja, da gibt es diese beiden Sachen. Ja, Alhamdulillah. Und auch, Blutgeld und sowas. Ja, also Alhamdulillah. Das ist eine Barmherzigkeit in Allah subhanahu wa ta'ala. Wie du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala dass wir diesen Dua noch einmal machen. Das heißt, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Das ist, dass wir nochmal weiter beten, das ist ein Zeichen der, oder ist ein, wenn man eine Sache wiederholt und mehrmals sagt in verschiedenen Formen, dann ist es ein Zeichen von noch mehr Unterwerfung, noch mehr Anflehung. Unser Herr bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. dieser Dua ist entweder eine Wiederholung und noch eine Betonung, oder gemeint ist hiermit, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben, gemeint ist damit die Strafe selbst. Denn zur Strafe haben wir keine Kraft. Deswegen Allah bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Na. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unser. Verzeihe uns, das heißt, ziehe uns dafür nicht zur Rechenschaft. Und vergib uns, waghfir lana, ist nicht das Gleiche, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch nicht bloßstellt. Denn es kann sein, dass am Tag der Auferstehung Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünde vergibt, aber frag dich trotzdem, warum hast du das getan? Und es gibt Leute, nach denen Allah subhanahu wa ta'ala nicht fragen wird. Und er wird sie direkt ins Paradies eingehen lassen. Und es gibt Leute, über die Allah subhanahu wa ta'ala nach bestimmten Sünden fragen wird. Andere Sünden nicht. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur, dass er uns die Sünden vergibt, sondern dass er uns auch gar nicht erst danach fragt. Denn was ist denn eine größere Erniedrigung, als wenn du am Tag der Auferstehung vor allen Völkern bloßgestellt wirst durch irgendeine Sünde, die du getan hast. Irgendeine Sünde. Nein. Tayyib. Und erbarme dich unser, das heißt, schenke uns Barmherzigkeit von dir. Du bist unser Schutzherr, das Schutzherr, auf Arabisch Maula, Anta Maulana. Das Wort Maula wird verschiedenartig verwendet, nicht nur für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern auch für Menschen. Und Maula wird in Bezug auf Menschen, natürlich wird das von manchen Menschen verwendet für Gelehrte. Oder um jemanden einfach respektvoll anzureden, Maulana. Ja. Aber Maula eigentlich bedeutet, das ist für den Fiqh wichtig, jemand entweder ein Sklave, der befreit worden ist, oder jemand, der den Sklave befreit hat. Also sowohl die Person, die den Sklaven befreit hat, kann man als Maula bezeichnen, als auch der Sklave, der befreit worden ist, kann man als Maula bezeichnen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala hier als unser Maula bezeichnet worden ist, könnte man auch so verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala wir sind seine Diener, wir sind seine Sklaven, dass er uns befreien soll von der Hölle. Dass er uns befreien soll von der Hölle. Soll seine Diener befreien. Er ist unser Maula, von dem wir hoffen, dass er uns befreien wird. Und bedeutet auch der Herr, der Herrscher. So verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk, weil das ist es, was man von seinem Maula verlangen sollte und verlangen kann, dass er einem nämlich hilft. Deswegen ist er unser Schutzherr. Deswegen ist er unser Schutzherr. Und wir nehmen eben keine anderen, außer die Allah und die Gläubigen, zu Schutzherren. Und so möge Allah uns verhelfen zum Sieg über das ungläubige Volk. Und dies, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen alle zweigeteilt hat, in Gläubige und Ungläubige. Es gibt keine dritte Kategorie. Es gibt keine dritte Kategorie. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch am Tag der Auferstehung, dass es genau zwei Gruppen geben wird. Eine sind in der Hölle und die andere sind im Paradies. Es gibt keine dritte Gruppe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt: Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alf ayam. Wahrlich, Allah hat ein Buch geschrieben oder etwas aufgeschrieben, bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat, oder 2000 Jahre, bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat. أنزل منه آيتين ختم بهما oder بهما سورة البقرة. Er hat von diesem, was er aufgeschrieben hat, zwei Verse herabgesandt, mit der er سورة البقرة abgeschlossen hat. Im Amen al-Rasul bis zum Ende. 285, 286 Vers. لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربهما شيطان أو في رواية فيقربه شيطان ثلاث ليال. Wenn diese Verse in einem Haus gelesen werden, nähert sich der Shaitan diesem Haus drei Nächte nicht mehr. Oder gemeint drei Tage nicht mehr. Der Shaitan nähert sich dem Haus, in dem diese zwei Verse gelesen worden sind, ganze drei Tage nicht. Und der Hadith ist authentisch überliefert bei Tirmidhi, Bayhaqi, Darimi, Nisa'i, Ibn Hibban, Al-Hakim. Und dann sagte Ibn Mas'ud radiallahu anhuma, anhu arda, لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى. Als der Gesandte Ibn Mas'ud sagt, als der Gesandte Allah auf der Nachtreise war, auf seiner Himmelsfahrt war, Entschuldigung, auf seiner Himmelsfahrt war, kam er beim Sidr-Baum des Endziels an. So hat Allah es im Koran genannt. Sidrat al-Muntaha, beim Sisyphus-Baum, beim Sidr-Baum des Endziels. Und da gibt es Überlieferungen, wo es sich genau sich befindet. Manche sagen über dem siebten Himmel, manche sagen woanders. وَأُعْطِيَ ثَلَاثًا. Und dann wurden ihm drei Dinge gegeben, als er dort oben war. أُعْطِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ. Ihm wurden die fünf Gebete gegeben. وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. Und ihm wurden die letzten Verse oder die abschließenden Verse von Surat al-Baqarah gegeben. Und das Edelste, وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ. لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ. Das heißt, dann wurde ihm, der dritte Sache, die ihm gegeben worden ist, jedem von seiner Gemeinde, der Allah nichts beigesellt, dem wurden seine großen Sünden, dem werden seine großen Sünden auch vergeben. Das ist die dritte Eigenschaft. Al-Muqhimat sind die großen Sünden. Also jeder von seiner Gemeinde, der stirbt, während er Allah nichts beigesetzt hat, keinen Schirk begangen hat, dem werden seine großen Sünden vergeben. Aber trotzdem wissen wir, dass authentisch überliefert ist, dass manche gläubige Menschen in der Hölle sein werden für eine gewisse Zeit lang. Trotzdem wissen wir, dass manche Menschen trotz ihrer Sünde in der Hölle sein werden. Das weist entweder darauf hin, dass es nicht für alle gilt, oder dass es Menschen gewesen sind, oder vielleicht haben sie kleinen Schirk begangen, für den man nicht ewig in der Hölle bleibt, wie wir glauben. Und ebenso ist überliefert worden, بينما جبريل, übrigens der Hadith, den ich gerade vorlesen, war bei Muslim, ja. Von Ibn Mas'ud. Ja. Dann der nächste Hadith, der ist bei Muslim und An-Nasa'i. بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. Als Jibril عليه السلام beim Propheten صلى الله عليه وسلم saß, hörte er das Geräusch einer Tür, wie sie geöffnet wird. Hörte er das Geräusch einer Tür, wie sie geöffnet wird, oben aber, oben. Also irgendeine Tür von oben. فوق رأسه, نعم, فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. Jibril sagte, hob seinen Kopf nach oben und sagte, dies ist eine Tür vom Himmel, die eröffnet worden ist, die vorher noch nie eröffnet worden ist, die noch nie vorher aufgemacht worden ist, nur heute. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. Dann sagte Jibril a.s. oder der Überliefer sagte, dann ist ein Engel herabgestiegen. Und dann sagte Jibril, dieser Engel ist auf die Erde jetzt herabgestiegen und ist vorher noch nie da gewesen auf der Erde. Nur heute. فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌ قَبْلَكَ. Er sagte, dies entweder der Engel oder Jibril, aber offensichtlich der Engel, der herabgestiegen worden ist, sagte, ich verkünde dir die frohe Botschaft von zwei Lichtern, nur zwei lichterfüllten Dingen, die du bekommen hast und die noch kein Prophet vor dir bekommen hatte. Fatihatul Kitab wa Khawatimu Surat al-Baqarah. Er sagte, die Mutter des Buches, Surat al-Fatiha, oder die Öffnung des Buches und die letzten abschließenden Verse von Surat al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minha illa u'atita. Egal, was du davon liest, du wirst das erhalten, was dir versprochen worden ist. Und offensichtlich weist es auf den Hadith von Ibn Abbas, wo wir gesagt haben, dass Allah das alles schon erhört hat. Oder Fatiha, das ist ein Bittgebet. Allah wird dieses Gebet, wie wir auch in dem Hadith kurz erfahren haben, jedes Mal, wenn man die Fatiha liest, weiß man, dass Allah einem antwortet, wenn man da was sagt. Und das, wenn man das sich verinnerlicht, natürlich hilft es, dass man im Gebet demütiger wird. Nein. Dann noch eine Sache, liebe Geschwister. Es heißt hier in Vers 285, wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. لا نفرق بين أحد من رسله. In der Lesart von Jakob heißt es لا يفرق بين أحد من رسله. Er macht keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. macht keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Und dann heißt es weiterhin كل آمن, oder vorher كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Und in der Lesart von Hamza, Kisai und Khalafa heißt es كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله. Das heißt, alle glauben an Allah, seine Engel, sein Buch und seine Gesandten. Sein Buch und der eine Leser heißt seine Bücher, alle Bücher, die wir kennen. Und sein Buch kann sein, dass gemeint ist damit, das ist die Tatsache, dass Allah Bücher herabsendet, sein Buch, egal welches Buch, kann sein der Koran und kann auch sein, dass Allah al-Mahfuz, kann alles sein, ist nicht näher erläutert in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall glauben wir an alles. Und und zum Abschluss sei angemerkt, dass diese Surat al-Baqarah natürlich eine der gewaltigsten Suren ist im Koran. Und die Surat al-Baqarah, wenn der Prophet wusste, dass jemand sie auswendig konnte und jemand anderes nicht, hat er diejenige Person, die sie auswendig konnte, als Führer eingesetzt. Und das hängt mit Weisheiten zusammen. Natürlich ist das vielleicht ein Ansporn, ja, sie auswendig zu lernen. Aber das hängt unter anderem damit zusammen, weil Surat al-Baqarah, weil sie auch natürlich die längste Sura ist im Koran, behandelt sie viele Aspekte der Scharia oder viele Aspekte des Islam allgemein. Und einige davon sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erzählt von den Völkern vor uns. Er erzählt vieles über die Kinder Israels. Diese Sura, sehr viele Verse, wie wir erfahren haben, geht über die Juden, über die Kinder Israels. Und dass diese Sura beinhaltet die Thematik, dass wir Da'wah machen mit den Juden. Dass wir ihnen mitteilen, dieses Gesetz, was Allah und diese Botschaft, die Allah herabgesandt hat, die das bestätigt, was sie eigentlich haben. Dann diese Sura beinhaltet das Verbot über die Zinsen, ein wesentlicher Aspekt, weil das eine weit verbreitete Sache ist, damals und heute noch viel mehr. Dann Regelung über die Schulden, dann Regelung über Pfände, dann Regelung, ganz wichtig, die Verse mitten in Surat al-Baqarah über das Heiraten und über die Scheidung. Und dann Regelung über, oder die Verse über die Aqidah, über den Glauben des Muslims, dann Verse über das Gebet, dann Verse, viele Verse über Hajj, wie es zu verrichten ist, und Verse über Ramadan und den Koran und das Fasten im Ramadan und einige Regelungen, dazu wesentliche Regelungen dazu, und auch über Zakah und über das Spenden und über die Wiedervergeltung. Und insofern diese Sura, wer sie auswendig kann, natürlich nicht gemeint, der versteht nichts damit, was drin steht, aber wer sie auswendig kann und diese Regeln, die wir erwähnt haben, präzise kennt, noch genauer als wir es erläutert haben, denn im Fiqh wird das ja noch viel deutlicher erläutert, als wir es im Tafsir machen, ja, der ist gelehrt in vielen Aspekten des Islam. Er ist gelehrt, wenn nicht ein Gelehrter an sich. Warum? Weil wenn er die ganzen Regeln kennt, die wir erwähnt haben, dann ist das schon eine gewaltige Sache. Und nicht nur das, sondern es gibt Aspekte in Surat al-Baqarah und in anderen Suren, die grammatikalisch interessant sind, auf die wir eigentlich gar nicht eingegangen sind und gar nicht eingehen, weil das nicht Sinn der Sache ist, wenn man auf Tafsir auf Deutsch macht, dass man über sprachliche Sachen eingeht. Es sei denn, sie haben eine Auswirkung auf die Bedeutung. Ansonsten gibt es im Koran interessante Dinge, die übrigens Nicht-Muslime manchmal zum Anlass nehmen, um den Muslimen vorzuwerfen, im Koran gäbe es Fehler und so weiter und so fort. Ja. Insofern bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir zu denjenigen gehören, die diese Sura lesen und verinnerlichen. Und ich sage mir selbst, erinnere mich selbst daran und euch auch daran, dass wenn man einmal eine Tafsir gelesen hat oder gehört hat, das reicht bei weitem nicht aus, dass man die Bedeutungen alle kennt, weil man überliest, man verliest, man vergisst, es ist unglaublich, was man alles macht, man versteht falsch. Und wenn man eine Sache mehrmals hört und liest, und die eine der besten Methoden ist, wenn man etwas gehört hat, dass man es weitergibt. Dass man es weitergibt direkt. Gerade wenn es sehr wertvolle Informationen sind. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch einem sein Wissen inshallah segnen. Und möge Allah unser Wissen segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das, was wir bis jetzt gelernt haben, und nicht zu einem Argument gegen uns machen am Tag der Auferstehung, sondern zu einem Argument für uns machen am Tag der Auferstehung. Denn wir müssen das, was wir hören, hier umsetzen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch segnen, sodass er uns die Kraft verleiht, genauso wie wir diese Sura, die die längste Sura im Koran ist, jetzt gelesen haben, inshallah verstanden haben, dass wir auch inshallah den Rest des Koran ebenso lesen werden und verstehen werden. Denn er ist derjenige, der den Erfolg dazu verleiht und er ist derjenige, den wir dazu um Hilfe bitten. Und Allahs Segen und Preis und Heil sei auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf seine Familie und auf allen Gläubigen, die ihm folgen, bis am Tag der Auferstehung.